Vor einigen Tagen hatte sich Parteichef Rakowski verständnisvoll über die Verbitterung und die Enttäuschung vieler Mitglieder geäußert. Man beklage, so sagte er, den Verlust der Macht in Staat und Gesellschaft. Rakowski sprach sich dafür aus, die Partei bei Wahrung der sozialistischen Identität in eine neue Organisation der polnischen Linken mit breiter politischer Basis umzuwandeln. Die Mitglieder müssten sich darüber klar werden, dass die alte Rolle der PVAP nicht wiederkehre. ZK-Sekretär Leszek Miller betonte in der heutigen Debatte, eine Umgestaltung sei notwendig, aber nicht so wörtlich auf den Trümmern der Partei. Es dürfe keine Wiedergeburt durch Selbstliquidierung geben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die eingangs beschriebene Vorliebe führender PVAP-Funktionäre für die westliche Sozialdemokratie auch von Parlamentariern der Solidarität geteilt wird. Es hat sogar schon mehrfach informelle Kontakte gegeben. Allerdings dürfte es noch einige Zeit dauern, bis Mitglieder der PVAP und der Solidarität in einer neuen linken Partei zusammenarbeiten. Reinhold Vetter war das aus Warschau. Dicht gemacht werden in Polens Hauptstadt wegen Überfüllung. 120 Frauen, Männer und Kinder aus der DDR sind da. Wie ist ihnen zu helfen, ist die Frage. Gibt es eine humanitäre Lösung, die der polnischen Führung hilft, das Gesicht zu wahren? Im Pakt, Clemens Moosmann berichtet. Wann sich die Tore der bundesdeutschen Botschaft in Warschau wieder öffnen werden, wagt niemand vorherzusagen. Seit über 3 Wochen hatten hier DDR-Bürger angeklopft, fast unbemerkt, wohl wegen der spektakulären Ereignisse an der ungarischen Grenze. Die Flüchtlinge im Hinterhof der Botschaft. Wir machen diese Bilder aus einem Nachbarhaus. Auf dem Gelände der Botschaft gibt es keine Dreharbeiten. Was dort hinter dem Zaun wie ein Spielplatz oder ein Wochenendausflug aussieht, ist der Versuch der Botschaft, vor allem den Kindern das Warten erträglich zu machen. Und auch die Kinder sind es, die an den Zaun kommen, wenn ein Kamerateam auftaucht. Wir sind 126 Mann und 120 Mann hoch. Komm, wir müssen jetzt vor. Komm vor. Ja, du hast gesagt, was Mann, ich gesagt habe. Dass sich diese DDR-Flüchtlinge gerade die Mission hier in Warschau als Fluchtort ausgesucht haben, das verwundert eigentlich niemanden. 10 Tage sind die Schlagbäume nun schon oben. Fast 18.000 DDR-Flüchtlinge sind bei uns eingetroffen. Die SED-Führung in Ost-Berlin hält unbeirrt an ihrer Argumentation fest, dass der Flüchtlingsstrom über Ungarn eine von westdeutschen Medien und Behörden inszenierte Aktion sei. Um diese These auch zu untermauern, druckt das SED-Zentralorgan Neues Deutschland heute ein Interview ab. Darin schildert ein 39-jähriger DDR-Bürger, dass er in den Westen entführt werden sollte. Hartwig Heber hat den Artikel gelesen. In der Wohnung bot mir eine gut deutsch sprechende Ungarin zunächst einen Kaffee und dann eine Mentholzigarette an. Sie schmeckte irgendwie komisch und nach wenigen Minuten fielen mir die Augen zu, schwanden mir die Sinne. In einem Reisebus wachte ich wieder auf, noch ziemlich benebelt. Mein Fremdenführer aus Budapest saß neben mir, schlug mir auf die Schulter und antwortete auf meine Frage, wo wir seien, in der Freiheit, auf dem Weg in die BRD. Eine solche Geschichte, wie sie das Leben geschrieben haben soll, stand heute im SED-Zentralorgan Neues Deutschland, gleich auf der ersten Seite, als groß aufgemachtes Interview mit einem Koch der DDR-Reichsbahn. Die Überschrift, ich habe erlebt, wie BRD-Bürger gemacht werden. Der Mann aus Ost-Berlin schildert darin eine Verschleppungsgeschichte, die ihm Mitte September während eines Zwischenstopps in Budapest zugestoßen sei. Sie soll den Beleg für den von der SED behaupteten Menschenhandel mit DDR-Flüchtlingen über Ungarn liefern. Zugleich wird darin die bundesdeutsche Botschaft in Wien als Zentrale der Abwehrkampagne bezeichnet. Die Schilderung des Reichsbahnkochs, 39 Jahre alt und SED-Mitglied, wie vermerkt ist, liest sich wie eine regelrechte Räuberpistole. Während des Zwischenaufenthalts habe er einen Stadtbummel in Budapest gemacht und sei dabei von einem jungen Mann mit Leipziger Dialekt angesprochen worden. Dieser habe ihm einen Stadtrundgang angeboten, ihn jedoch zunächst zu seiner Gastgeberin mitgenommen, um Gepäck abzustellen, wie er sagte. Dort ergab sich dann die filmreife Szene mit der Ungarin, dem Kaffee und der Mentholzigarette. Offensichtlich habe man ihm ein Betäubungsmittel gegeben, eine beliebte Methode westlicher Geheimdienste und ihrer Handlanger, schlussfolgerte der Koch jetzt kenntnisreich im neuen Deutschland. Er fühle sich als Opfer von Entführern und Verbrechern. Zwar habe er im Bus protestiert und erklärt, er wolle doch gar nicht in die BRD. Aber sein neuer Bekannter, der Fremdenführer aus Budapest, habe nur gefeixt und geantwortet, mit gefangen, mit gehangen. Jetzt gehe es erst einmal in die BRD-Botschaft nach Wien. Auch zur Stimmung im Reisebus gab der Küchenmeister Auskunft. Sie sei, wie solle er sagen, merkwürdig gewesen. Sektkorken knallten, man lachte, doch das Ganze wirkte überdreht, aufgesetzt, unwirklich, so die Schilderung. Keiner habe ja so richtig gewusst, was ihn erwarte. Es habe sich dann gezeigt, dass von dem Entführer aus Budapest auch 2 junge Leipziger angeworben worden seien. Damit war für das neue Deutschland belegt eine stabsmäßig organisierte Aktion, bei der es sowohl für die Abgeworbenen als auch für die Werber eine Menge Geld gegeben habe. Bei seinem Schlepper habe er später einen Packen D-Mark-Scheine gesehen, erzählte der Koch dazu. Und er selbst habe ebenfalls Handgeld erhalten, das er aber dem Begleiter habe aushändigen müssen, als Sicherheit dafür, dass er nicht noch abspringe. In der Botschaft in Wien sei alles wie am Schnürchen gelaufen. Eine Konsularbeamtin habe exakte Anweisungen gegeben, selbst frankierte Postkarten hätten bereitgelegen. Dann sei dem DDR-Bürger aber doch noch der Absprung gelungen. Bei der erstbesten Gelegenheit habe er Kontakt mit der DDR-Botschaft in Wien aufgenommen. Dort habe man ihm, auch das scheint dem neuen Deutschland bemerkenswert, Vertrauen geschenkt. Man habe ihm geholfen, wieder nach Hause zu kommen. Durch eine Dummheit, so die Bilanz des Reisezugkochs, sei er in die von Bonn langfristig vorbereitete Abwerbekampagne hineingeraten. Und er ist angeblich nicht der Einzige. In dreien von einer ganzen Reihe von Leserbriefen, die das neue Deutschland gleichfalls abdruckt, ist ebenfalls von Abwerbeversuchen in Ungarn die Rede. Daran seien Bundesdeutsche, Amerikaner, aber auch Ungarn selbst beteiligt gewesen. Sobald man als DDR-Bürger erkennbar gewesen sei, sei man regelrecht belästigt und zur Ausreise gedrängt worden, wird eine Briefschreiberin wiedergegeben. Die Behörden in Bayern gehen davon aus, dass bis zum Wochenende auch die letzten beiden der ursprünglich 5 eingerichteten Zeltstädte abgebaut werden. Ursache dafür, dass immer weniger DDR-Flüchtlinge erwartet werden, sind die willkürlichen Behinderungen durch die GSSR-Zöllner. Anfang der Woche machte das oppositionelle Neue Forum in der DDR Furore, als es offiziell zugelassen werden wollte. Doch die Behörden gingen darauf nicht ein. Erst heute gab es die erste offizielle Reaktion. Vermutlich hat man auch in Ostberlin eingesehen, dass man die Opposition nicht mehr länger totschweigen kann. Nochmals Hartwig Heber. Es hat nicht einmal lange gedauert, bis zur ersten öffentlichen Reaktion in der DDR auf die vorgestern aktiv gewordene Oppositionsgruppe Neues Forum. Und die Geschwindigkeit lässt wohl darauf schließen, dass man die Entwicklung ernst nimmt und nicht stillschweigend unter den Tisch fallen lassen will. Allerdings kam die Reaktion noch nicht von offizieller Seite. Die Behörden haben zu den postalisch erfolgten Anmeldungen zunächst keine Stellung bezogen. Aber die FDJ-Zeitung Junge Welt griff den Vorstoß heute auf, und zwar in einem Kommentar ihres Chefredakteurs Schütt zu den Beratungen der Kirchensynode in Eisenach. Ausgerechnet durch das Verhalten einiger auf der Synode würden jene bestätigt, so schrieb der FDJ-Propagandist, die ein neues Forum sein möchten und nichts anderes wollten als eine Plattform gegen die bestehenden sozialistischen Verhältnisse in der DDR. Damit immerhin sind DDR-Leser erstmals auch in einer eigenen Zeitung auf die neue Gruppe hingewiesen worden, wenn auch nur in einem Stichwort. Bislang hatte die gelenkte Presse von dem Projekt keinerlei Notiz genommen. Allerdings wurde der Hinweis zugleich verbunden mit scharfen Angriffen auf die auch in Eisenach erhobenen Forderungen nach Reformen. Vor der Synode sei ein durch und durch politisches Programm formuliert worden, das mit freier Religionsausübung nichts zu tun habe, so hieß es. Zielgerichtet werde versucht, die Kirche als Ankläger, Wächter und Richter gegenüber dem Staat auftreten zu lassen, wobei es eigentlich um die Installation kapitalistischer Verhältnisse in der DDR gehe. Auch im SED-Zentralorgan Neues Deutschland wurden die Synodenberatungen scharf kritisiert. Dort sei ein Katalog von Maßnahmen vorgetragen worden, der die DDR für die Wiedervereinigung sturmreif machen solle, schrieb das Parteiblatt in seinem Kommentar. Demgegenüber gab es erste Anzeichen selbstkritischer Betrachtung in einer Rede des stellvertretenden DDR-Kultusministers Klaus Höpke, die ebenfalls in der Jungen Welt nachzulesen war. Höpke, in dessen Referat zugleich erstmals überhaupt die Dimension der Fluchtbewegung mit 16.000 Menschen genannt wurde, regte immerhin das Nachdenken darüber an, welche Umstände des Lebens in der DDR bei den Bürgern überhaupt den Wunsch entstehen ließen, das Land zu verlassen. Wenn die Fragen und Erwartungen der Menschen beherzigt würden, könnte dies auch die Ursachen beseitigen, die manche für Abwanderungsideen anfällig machten, erklärte der Minister. Allerdings verteidigte er zugleich ausgiebig die Abwehr aller Reformforderungen durch die SED und warf der Bundesrepublik wiederum gezielte Abwerbung von DDR-Bürgern vor. Ungewiss ist nach wie vor das Schicksal der DDR-Ausreisewilligen in den verschiedenen Bonner Botschaften im Osten. Im Prager Palais Lobkowitz warten jetzt 530 Personen auf ihr Ticket in den Westen. Als Präsident Bush beim jüngsten NATO-Gipfel in Brüssel seine Zeitvorstellungen für einen Vertrag mit der Sowjetunion über konventionelle Abrüstung bekannt gab, da war das natürlich auch allianzintern ein geschickter Schachzug in der Raketenmodernisierungsfrage. Doch bei der Abrüstungskonferenz in Wien hat Skepsis längst Zuversicht und vorsichtigem Optimismus Platz gemacht, den engen Zeitrahmen doch einhalten zu können und schon im nächsten Jahr vielleicht eine erste Vereinbarung zu erzielen. Heute legte der Westen neue Vorschläge zu. Fohr rundete damit sein Konzept ab. Johannes Grotzky berichtet. Die NATO will durch ein umfangreiches Kontroll- und Informationssystem den Abbau der konventionellen Rüstung in Europa sicherstellen. Mit diesem Ziel haben die NATO-Staaten bei der Wiener Konferenz für konventionelle Abrüstung ein umfangreiches Paket an Vorschlägen eingebracht. In einer Erklärung während der Plenarsitzung aller Teilnehmerstaaten bezeichnete der bundesdeutsche Delegationsleiter Rüdiger Hartmann das jüngste Paket im Verbund mit den bisherigen NATO-Vorschlägen als das, so wörtlich, umfassendste, detaillierteste und ehrgeizigste Rüstungskontrollsystem, das für konventionelle Streitkräfte je erarbeitet worden ist. Nach Einschätzung der NATO würde damit die Fähigkeit zu einem Überraschungsangriff in Europa beseitigt werden. Im Einzelnen schlägt die NATO vor, zunächst einmal alle Daten über Struktur, Gerät und Personalbestand zwischen Ost und West auszutauschen. Vereinbarte Truppen- und Waffenreduzierungen sollen dann einer strengen Kontrolle unterliegen. Diese Überprüfung, Verifikation genannt, soll nicht nur routinemäßig, sondern auch auf Verdacht durchgeführt werden können. Wichtig dabei ist, nicht nur die aktiven Truppenteile und Waffen sind nach dem jüngsten Vorschlag solcher Kontrolle unterworfen, auch die eingelagerten Depotbestände sollen erfasst werden. Damit geht die NATO auf die Warschauer Vertragsstaaten ein, die bereits zuvor eine weitergehende Kontrolle gefordert hatten. Ferner legte die NATO eine umfangreiche Liste von Stückzahlen bei Kampfpanzern, Artilleriesystemen und Schützenpanzern vor, die künftig nicht mehr überschritten werden sollen. Die NATO will zugestehen, dass ein weiterer, aber wesentlich geringerer Bestand an solchen Waffen gewissermaßen eingelagert bereitgehalten wird. Doch auch dieser Bestand an eingelagerten Panzern und Artilleriewaffen soll durch die Gegenseite überwacht werden. Schließlich will die NATO bei Großmanövern die Zahl der teilnehmenden Soldaten auf 40.000 beschränken. Militärische Operationen, die länger als 2 Wochen andauern, sowie einen festgesetzten Bestand an Waffensystemen und Panzern überschreiten, sollen 42 Tage vorher angemeldet werden. Die gleiche Anmeldefrist sieht der NATO-Vorschlag auch für den Fall vor, dass in einem Land 40.000 oder mehr Reservisten zum aktiven Dienst eingezogen werden. Die Abrüstung, dann aber im atomaren Bereich, spielt beim Besuch des sowjetischen Außenministers Eduard Shevardnadze in den USA eine große Rolle. Initiativen beider Seiten werden erwartet, wenn der Gast heute Abend von Präsident Bush im Weißen Haus empfangen wird oder in den nächsten Tagen mit seinem Kollegen Baker im Bundesstaat Wyoming konferiert. Schließlich sind die Sowjets mit dem Stand der Beziehungen zu Amerika nicht zufrieden. Aktivitäten sind also gefragt. Zum Auftakt des Shevardnadze-Besuchs aus Washington, Gieselherr Sorge. Der Themenkatalog ist lang und mit schwierigen Fragen belastet. Doch zum Auftakt des 3-tägigen USA-Besuchs von Außenminister Shevardnadze überwiegt Zuversicht, dass sich Fortschritte bei den Rüstungskontrollverhandlungen abzeichnen. Denn sie stehen im Vordergrund dieses sowjetisch-amerikanischen Meinungsaustauschs, der nach längerer Unterbrechung nun fortgeführt wird. Mit leeren Händen wird Eduard Shevardnadze aber keineswegs zurückkehren. Mit seinem Amtskollegen Baker wird er nämlich ein Abkommen unterzeichnen, das es den Eskimos künftig erlaubt, zwischen der nur durch die 3 Kilometer breite Beringstraße getrennten Sowjetunion und Alaska im Norden hin und her zu pendeln. Bevor sich die beiden Außenminister in das entlegene Westernstädtchen Jackson Hole in Wyoming zurückziehen, steht für Shevardnadze aber erst eine Unterredung mit Präsident Bush in Washington auf dem Programm. Angeblich wollte Shevardnadze dabei einen Brief von Michail Gorbatschow an den amerikanischen Präsidenten überbringen. In Washington ist man zwar auf Überraschungen gefasst, will sich aber nicht aus der Fassung bringen lassen, wie es dazu aus dem Weißen Haus hieß. Für die Bush-Regierung geht es bei diesen Gesprächen auch darum, sich einen Eindruck von der Moskauer Haltung gegenüber den Veränderungen in Osteuropa zu machen und wie die Vereinigten Staaten darauf reagieren können. Natürlich ist damit eine intensive Diskussion verbunden, ob George Bush und Michail Gorbatschow ein neues Gipfeltreffen ins Auge fassen sollen. Moskau möchte dies gerne, George Bush sagte aber bereits, dafür gäbe es keine Eile, was nichts ausschließt. Shevardnadze hatte die US-Regierung kürzlich kritisiert, bei der Rüstungskontrolle zu sehr auf Zeit zu spielen. Inzwischen hat der amerikanische Außenminister aber angekündigt, dass bei den Genfer Startverhandlungen über weitreichende Atomsysteme auch mobile Interkontinentalraketen mit einbezogen werden können. Dagegen hatte sich Washington bisher immer gesperrt. Moskau lobte jetzt die neue amerikanische Beweglichkeit. Baker und Shevardnadze hoffen aber auch, bei der Begrenzung der Atomversuche und den Chemiewaffen weiterzukommen, da das Prinzip des Datenaustauschs und der gegenseitigen Kontrollen von beiden Seiten inzwischen anerkannt worden ist. Wie Baker schon andeutete, möchten die Amerikaner Polen und Ungarn vor allem bei ihren wirtschaftlichen Reformen beratenderweise gerne mehr unter die Arme greifen und das als Schwerpunktthema in den Gesprächen behandeln. Die Sowjets könnten jedenfalls für Perestroika viele Milliarden freimachen, wenn sie aufhörten, nach Afghanistan, Nicaragua und anderswohin Waffen zu liefern, hatte Baker in einer Pressekonferenz gemeint. Will Washington zu einer internationalen Entlastung kommen, so lautete die Antwort aus Moskau, dann müsste es ebenfalls nur seine Waffenlieferungen herunterfahren. Auch über die Menschenrechte soll gesprochen werden und wie der internationale Terrorismus erfolgreicher bekämpft werden kann. Vor den beiden Außenministern liegen lange Gesprächsstunden, die sie nur gelegentlich durch Forellenfischen unterbrechen wollen. Es wird sich dabei zeigen, wer die größeren Fische fängt. Was auf der Tagesordnung der Moskauer ZK-Sitzung als organisatorische, also personelle Fragen eher beiläufig vermerkt war, erwies sich als weitreichende Umbildung in der Parteispitze. Generalsekretär Gorbatschow setzte seine wohl wichtigsten Gegner im Politbüro matt. Zum Abschluss der ZK-Sitzung zur Nationalitätenfrage aus Moskau ein zusammenfassender Bericht von Hermann Krause. Mit der Ablösung dreier Mitglieder des Politbüros, die eher den konservativen Zirkeln in der Führung zuzurechnen waren, ist es Michail Gorbatschow wiederum gelungen, seine Personalpolitik im höchsten Gremium der Partei durchzusetzen. Dennoch kommt die Verabschiedung von so lang dienenden ZK-Sekretären wie Wladimir Tscherbizki oder Viktor Tschebrikow, dem ehemaligen KGB-Chef, nicht völlig überraschend. Die Ablösung Tscherbizkis war seit langem im Gespräch, galt der 71-jährige Parteichef der Ukraine doch als einer der letzten Vertreter der Stagnationsperiode im engsten Kreise um Gorbatschow. Brezhnev hatte ihn vor 18 Jahren selbst ins Politbüro geholt. Tschebrikow, 66 Jahre alt, war Nachfolger von Juri Andropow im KGB geworden. Nachdem man ihn von diesem Posten befreite, war er sozusagen ohne Amt und Einfluss. Sein Ausscheiden aus dem Politbüro ist ebenfalls keine Sensation. Die Ablösung des für Agrarpolitik zuständigen Viktor Nikonow indes stärkt die Position von Jegor Ligatschow, der als Anführer der Konservativen für die Landwirtschaft jetzt alleine zuständig ist. Auffallend ist auch, dass das ZK-Plenum in einem Kommuniqué Ligatschow von allen gegen ihn erhobenen Vorwürfen im Zusammenhang mit einer Bestechungsaffäre freigesprochen hat. Damit ist auch die Position Ligatschows als gestärkt zu bewerten. Die Nachrücker im Politbüro können als Vertraute Gorbatschows bezeichnet werden. Der neue Chef des KGB, Kryschkow, hatte sich in den letzten Monaten verstärkt in der Öffentlichkeit mit der Ankündigung präsentiert, das Image des Staatssicherheitsdienstes zu ändern. Das KGB wolle seine Vergangenheit abstreifen und in Zukunft mit anderen Geheimdiensten auf internationaler Ebene zusammenarbeiten. Außerdem war Kryschkow nach Polen geschickt worden, um dort mit dem ersten nicht-kommunistischen Regierungschef Gespräche zu führen, was bereits zeigte, dass man ihn und seine Position aufwerten wollte. In den Rang eines Kandidaten des Politbüros wurde Jewgeni Primakow gehoben, der auch Vorsitzender der Unionskammer im Obersten Sowjet ist und somit für Gorbatschow ein wichtiger Verbindungsmann zwischen Politbüro und Parlament sein wird. Während die Presse die neuen Namen in großer Aufmachung auf den ersten Seiten wiedergibt, findet sich in der Pravda auf der vorletzten Seite heute eine kleine Meldung, die nicht weniger interessant ist. Darin entschuldigt sich die Pravda, ein bisher wohl einmaliger Vorgang bei Boris Jelzin, für einen Artikel über seine USA-Reise. In diesem Beitrag, der aus der italienischen Zeitung Repubblica kritiklos übernommen worden war, wurde der Anführer der Reformkräfte als vergnügungssüchtiger Trinker dargestellt. Der Pravda-Korrespondent der USA, der den Abdruck mitverantwortete, musste eingestehen, dass er die Seriosität des Artikels nicht überprüft hatte. Die Recherchen des italienischen Journalisten aber, so gestand die Pravda zu, fußten lediglich auf Hörensagen und Gesprächen aus zweiter Hand. Für die weit über 600 DDR-Bürger, die in den bundesdeutschen Botschaften in Prag und Warschau Zuflucht gesucht haben, um so in die Bundesrepublik zu gelangen, zeichnet sich noch kein Ende des Wartens ab. Das Außenministertreffen der USA und UdSSR in Wyoming, dort, wo die Peacekeeper-Raketen, DMX-Raketen, gelagert werden, zum Erstschlag zum möglichen auf die UdSSR, dort in einer malerischen Kulisse, tagen die Außenminister der USA und der UdSSR und reden vor allem, wie könnte es anders sein, über Abrüstung. Ein erster Durchbruch scheint erfolgt zu sein, ein Bericht von Joachim Lenz. Die Sowjetunion besteht nicht länger auf dem Junktim zwischen einem Staatsvertrag zur Reduzierung strategischer Waffen und einer Übereinkunft über Weltraumwaffen, erklärte Sowjetaußenminister Schewardnadze auf eine Frage seines amerikanischen Amtskollegen. Dies teilte während des sowjetisch-amerikanischen Außenministertreffens ein ranghoher US-Beamter mit und fügte hinzu, damit könne in Genf ein Startabkommen ohne vorangehende Begrenzung amerikanischer SDI-Weltraumwaffenaktivitäten erzielt werden. Unmittelbar zuvor hat ein ranghoher sowjetischer Beamter informiert, ein anderer Start-Stolperstein sei dabei aus dem Weg geräumt zu werden. Moskau sei bereit, die künftige Begrenzung seegestützter nuklearer Marschflugkörper außerhalb einer Staatsvereinbarung zu regeln, solange dies in Verbindung mit dem Startvertrag geschehe. Der amerikanische Sprecher erklärte, den USA sei die Signifikanz dieses Angebots noch unklar. Im Übrigen blieben fundamentale Differenzen, was die Verifikation und damit den Sinn einer solchen Vereinbarung über seegestützte Marschflugkörper betreffe. Ähnlich umstritten ist die Signifikanz eines sowjetischen Vorstoßes, wie Kampfflugzeuge im Rahmen einer konventionellen Abrüstung in Europa zu kategorisieren seien. Bei der künftigen Überwachung von nuklearen Testexplosionen haben Amerikaner und Sowjets allerdings Einigung erzielt, auch wenn ein Streit darüber entstanden ist, wem diese Einigung zu verdanken ist. Beide Seiten werden in diesem Außenministertreffen aber nicht müde, von einer neuen Phase sowjetisch-amerikanischer Beziehungen zu sprechen. Alle Gesprächstermine dauerten länger als im Zeitplan vorgegeben, aber wie ein amerikanischer Sprecher erklärte, dies geschehe in konstanten Bemühungen um Lösungen. Ehrlichkeit, Offenheit und Vertrauen, fügte er hinzu, kennzeichneten die Gespräche. Dass Moskau empfindlich reagiert, wenn es glaubt, dass Washington veränderte Verhaltensweisen nicht würdigt, wurde in den Baker-Shevardnadze-Gesprächen über Menschenrechtsfragen klar. Darin geht es den USA um die Kodifizierung des Ausreiserechts für jüdische und andere Minderheiten aus der Sowjetunion und um die Einführung rechtsstaatlicher Prinzipien in der Sowjetunion und Ähnliches. Außenminister Shevardnadze habe moniert, dass kein Grund bestehe, Menschen, die heute frei aus der Sowjetunion ausreisen könnten und dies aus wirtschaftlichen oder familiären Gründen täten, in Amerika mit dem Begriff politische Flüchtlinge zu versehen. Ein Auswanderer sei kein Flüchtling. Nun, da die Sowjetunion sich den modernen Zeiten anpasse, mögen auch die USA dies tun. Im Übrigen sei den USA sowjetischerseits eine Liste übergeben worden von 40 politischen Gefangenen in Amerika, erklärte der sowjetische hohe Beamte, der den Verlauf der Gespräche insgesamt als sehr instruktiv, sachlich, unaufgeregt, professionell, rasch und verständnisvoll charakterisierte. Am Samstag geht das Außenministertreffen im Wilden Westen Wyomings zu Ende, ein Treffen, zu dem Amerikaner und Sowjets ungewöhnlich mitgliederstarke Delegationen entsandt haben. Dann soll auch der Zeitrahmen für einen in Amerika gewiss populären Bush-Gorbatschow-Gipfel verkündet werden. Ihr ursprünglich für den 2. Oktober geplantes Treffen um eine Woche vorgezogen. Auf der ersten landesweiten Zusammenkunft der Reformgruppen einigten sich die mehr als 80 Teilnehmer heute in Leipzig darauf, dass die Demokratiebewegung Neues Forum als Dachorganisation für die zahlreichen regionalen und thematischen Untergruppen arbeiten soll. Als Mitbegründerin des neuen Forums teilte die Malerin Bärbel Boley mit, bereits 4000 DDR-Bürger hätten den Aufruf für mehr Demokratie im Lande unterzeichnet. Frau Boley wiederholte, das Ziel der Bewegung sei nicht die Einführung des Kapitalismus, sondern ein anderer Sozialismus, als er derzeit in der DDR praktiziert werde. Der thüringische Pfarrer Richter von der Gruppe Aufbruch Jetzt erklärte, das gemeinsame Ziel der unterschiedlichsten Oppositionsgruppen bestehe darin, den Alleinvertretungsanspruch der SED zu brechen. Der Präsident des Schriftstellerverbandes der DDR, Kant, hat die Resolution seiner Ostberliner Kollegen kritisiert, in der ein demokratischer Dialog auf allen Ebenen gefordert worden war. Diese Stellungnahme sei ganz und gar einseitig und schlecht geeignet, das Gespräch zu fördern, erklärte Kant heute nach einer Lesung in Dortmund. Mit seiner Ansicht sei er in der Schriftstellerversammlung in einer absolut verschwindenden Minderheit geblieben, fügte Kant hinzu. Dem Vernehmen nach hatten der Resolution fast 200 Schriftsteller zugestimmt. Außerdem gab es etwa ein Dutzend Nein-Stimmen oder Enthaltungen. Die Ostberliner Sektion des Autorenverbandes hatte kritisiert, dass die Staatsführung die Verantwortung für die Massenflucht aus der DDR abschiebe, obwohl, so wörtlich, die Ursachen in nicht ausgetragenen Widersprüchen im eigenen Land liegen würden. Der Vorsitzende des SPD-Parteirats Gansel hat seine Forderung bekräftigt, dass die Sozialdemokratische Partei in ihren Beziehungen zur SED und zur DDR eine Kurskorrektur vornimmt. Im Deutschlandfunk betonte Gansel heute, er habe dies auf die Formel Wandel durch Abstand zugespitzt. Es gehe jetzt vor allem um den innenpolitischen Wandel in der DDR. Ostberlin dürfe sich vom Zug der Freiheit, der durch Osteuropa fahre, nicht abkoppeln. Unter den gegebenen Umständen sei daher demonstrativer Abstand zur SED gefordert. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die sowjetischen Kommunisten wollen den 15 Teilrepubliken der Union mehr Autonomie gewähren, das Russische als Amtssprache aber gleichberechtigt neben den einzelnen Nationalsprachen verankern. Diese Leitlinien, die vom Zentralkomitee in Moskau für die Neuordnung des Landes beschlossen worden sind, veröffentlichte heute die Parteizeitung Pravda. In dem Programm wird unterstrichen, auch künftig solle Unionsrecht über Republikrecht stehen. Die KPdSU wolle keine eigenständigen kommunistischen Republikparteien dulden. Wahrscheinlich wird das Papier des Zentralkomitees bereits morgen zu Beginn der Herbstsitzung des Parlaments erörtert. Es wurde von Korrespondenten als Antwort auf die nationalen Bestrebungen vor allem in den baltischen Republiken bewertet. Das Oberhaupt der ukrainischen Katholiken, Kardinal Lubatschewski, erwartet, dass sich Papst Johannes Paul II. Und der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow bei ihrer Begegnung im November auf die Wiederzulassung der seit 43 Jahren verbotenen Kirche einigen werden. Bei der Eröffnung der ukrainischen Bischofssynode in Rom betonte der Kardinal, es scheine, als würden die Bemühungen um die Wiederanerkennung der mit der römisch-katholischen Kirche unierten ukrainischen Katholiken schon bald von Erfolg gekrönt sein. Der Papst habe Gespräche darüber zur Bedingung für dieses historische Treffen gemacht. Im Jahr 1596 hatten sich die ukrainischen Katholiken von der russisch-orthodoxen Kirche getrennt und mit Rom verbunden. 1946 löste Stalin die ukrainisch-katholische Kirche auf und gliederte die Gläubigen in die russisch-orthodoxe Kirche ein. Der Internationale Währungsfonds IWF erwartet für das kommende Jahr ein anhaltendes und gemäßigtes Wachstum der Wirtschaft der führenden Industrienationen. In den Bergen von Wyoming, im kleinen Ort Jackson Hole, ist das Treffen zwischen US-Außenminister Baker und seinem Gast aus Moskau, Eduard Shevardnadze, am späten Abend bei Kaminfeuer und Country-Musik zu Ende gegangen, nachdem die beiden Politiker sich zuvor auf 7 Punkte gegenseitig verständigt haben. Baker würdigte das Treffen und seine Ergebnisse mit folgenden Worten. Die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen treten in eine neue Phase, von der Konfrontation zum Dialog und jetzt zur Zusammenarbeit. Moskau hat sein Jungteam fallen gelassen. Vor einem START-Vertrag zur Begrenzung von strategischen Raketen müsse eine Übereinkunft erzielt werden zur Begrenzung von Weltraumwaffen. Damit kann in Genf ein Begrenzungsvertrag über die dicksten Atomraketen geschlossen werden, ohne in den Weltraum zu schauen. Es bleiben auch so noch Hürden für START. Die ungelösten Fragen, luftgestützter und seegestützter nuklearer Marschflugkörper. Bei letzteren schlägt Moskau vor, sie aus dem START-Vertrag auszuklammern, aber eine Obergrenzenregelung in Verbindung mit dem START-Vertrag zu treffen. Grünes Licht auch für die START-Unterhändler zur Ausarbeitung eines Mantelvertrags über Verifikation. Moskau und Washington sind sich einig in der Chemiewaffenkontrolle. Die USA laden Moskau ein zur Besichtigung von SDI-Weltraumwaffenlaboratorien. Beide Seiten wollen sich über strategische Großmanöver informieren. Open Skies, offene Himmel, sollen beiderseits Inspektionsflüge gestatten. Open Lands, unbeschränktes Reisen zu Land für Journalisten, Diplomaten und andere, denen das bislang versagt war. Moskau und Washington sind sich einig, die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs in internationalen Streitfragen soll erweitert werden. Moskau und Washington sind sich einig, das internationale Seerecht so zu interpretieren, dass das dort verankerte Recht auf unbehinderte, arglose Durchfahrt auch für die 12-Meilen-Küstenzonen gilt. Nach 40 Jahren werden Eskimos über die enge Beringsee zwischen Alaska und Sibirien einander wieder ungehindert besuchen dürfen. Auch bei Umwelt, Energie und Weltklima wird Kooperation gesucht. Beide Seiten waren voll des Lobs füreinander bei diesen Treffen hoch in den Rocky Mountains in Wyoming, wo auch Amerikas Interkontinentalraketen ihre Felsbunker haben. Auch innenpolitisch, so Außenminister Baker, gibt es bei den Sowjets nichts zu tadeln. In der Nationalitätenfrage handle Moskau überlegt und besonnen. Soweit der Bericht von Joachim Lenz. Ein weiteres Ergebnis dieses Treffens in der Provinz. Im kommenden Juni oder Juli soll es ein Gipfeltreffen zwischen George Bush und Michael Gorbatschow geben. Mittagszeit in einer öffentlichen Speisehalle. Hier gibt es Diätessen für einen geringen Preis, aber der ist für manche Leute auch noch zu hoch. Seit einiger Zeit zahlen viele der älteren Gäste mit einem Essensgutschein.